ich bin Hein, das Pommerschwein. Und ich schlüpfe in meinen nadelstreifen Sakko rein. Dann geh ich noch als Sturmfrisur auf die Stelle. Der Sumpf in meine Super-Sympho-Dauerwelle. Und nicht vergessen, ein paar blaue einzustecken. Weil ohne Kohle lässt sich heute keine mehr decken. Ich bin Hein, das Pommerschwein. Ja, ich bin Hein, das Pommerschwein. Ich steh auf der Tanzfläche in cooler Pose, meine Affengeilen roter Karottenhose. Die Mädels fliegen alle unheimlich auf mich drauf, weil ich an der Bar immer nur Sex mit Früchten sauf. Ich fahr auf einfach im Mercedes-Benz. Wenn ich tanze, müssen alle brechen, da ihr Breakdance. Ich bin Hein, das Pommerschwein. Ja, ich bin Hein, das Pommerschwein. Mich mit schwarzer Schuhcreme ein, so komm ich in jede Disco rein. Und ich dachte mir, dass du mir auf dem Tanzparkett geil käme, wenn ich Michael Jackson Stimme hätte. Und ich ging zum Doktor, nur ein kleiner kurzer Schnitt. Jetzt sing ich immer Bibel mit, ich bin Hein, das Pommerschwein. Ja, ich bin Hein, das Pommerschwein. Plötzlich gehen die Tür auf und die Rocker stürmen rein. Vorne weg so ein kleiner, blöder Langmeier mit Nickelbrille, der brüllt: Du Pommerschwein!